Kundgabe 3259. Empfangen durch Bertha Dodde am 18.09.1944. Schicksal. Freier Wille, Gottes Wille. Aus jeder Situation kann der Mensch einen geistigen Vorteil ziehen, so er sie mit Gottes Willen in Verbindung zu bringen sucht und sie seiner Entwicklung angepasst ansieht. Was auch den Menschen betrifft, es weiß Gott schon von Ewigkeit um dieses Menschen Willen. Und also gestaltet er das Leben dessen nach seinem Willen. Er legt aber immer auch den Willen des Menschen selbst seinem Schicksal zugrunde. Also es besteht eine Übereinstimmung des menschlichen Willens mit dem göttlichen Willen insofern, als dass Gott das Lebensschicksal so bestimmt und lenkt, dass dennoch der menschliche Wille auch zur Geltung kommt. Oder auch, so wie der Mensch es will, gibt Gott seine Zustimmung. Doch die Auswirkung dessen, was menschlicher Wille vollbringt, ist wieder seinem Plan von Ewigkeit entsprechend und dient dem Menschen als Ausreifungsmöglichkeit. Denn die Auswirkung jeglicher Gedanken, Worte und Handlungen kann der Mensch nicht erzwingen nach seinem Willen. Also es kann der Mensch gleichfort seinen Willen geltend werden lassen, er kann sich nach diesem Willen sein Lebensschicksal gestalten wollen. Er wird aber niemals den Ausgang mit Sicherheit vorherbestimmen können, sondern dann tritt das sogenannte Schicksal in Kraft. Es geschieht alles nach Gottes weisem, von Ewigkeit bestimmten Plan. Dennoch kann der freie Wille nicht abgestritten werden. Es bleibt der Mensch immer ein selbstständiges Wesen, das denken und wollen kann und dem auch die Lebenskraft zur Verfügung steht, sein Denken und Wollen in die Tat umzusetzen. Die Leitung indes, die Gott sich vorbehält über sein gesamtes Erdenleben, betrifft nur das Schaffen von Gelegenheiten zum Ausreifen der Seele. Denn da des Menschen Sinn und Zweck auf Erden die Wandlung seines Willens, seines inneren Wesens ist, da das Erdenleben ihm gegeben wurde zur Erlangung der Seelenreife, so wird Gott in seiner Liebe ihm auch die Mittel und Wege dazu zeigen. Und er wird ihn so in das Leben hineinstellen, dass er immer und aus jedem Geschehnis für seine Seele Vorteile erringen kann. Ein Erdenleben, das völlig dem Willen des Menschen entspräche, würde ihn aber nicht seelisch reifen lassen, besonders wenn er materiell eingestellt ist und nur für den Körper Vorteile sucht. Folglich muss Gott das, was der Mensch anstrebt und auch durch seinen Willen in die Tat umsetzt, in seiner Wirkung abschwächen oder anders lenken, um dadurch einen ständigen Kampf für den Menschen einzuleiten. Denn erst im Kampf reifet der Mensch. Dennoch gleicht sich der göttliche Wille dem Willen des Menschen an. Er lässt ihn ausführen und nimmt ihm nicht die Selbstständigkeit des Denkens und Handelns. Doch er hilft nach, wo der menschliche Wille für seine Seele Ungünstiges ausführen will, dass ihm dieses Ausführen nicht den gewünschten weltlichen Erfolg einträgt, sondern er an Fehlschlägen nun den Willen einer höheren Gewalt erkennen lernen soll, weil das Erkennen dieser schon ein Vorteil für die Seele ist. Jedoch in geistiger Richtung legt Gott dem freien Willen des Menschen keine Schranken an. In geistiger Richtung wird sein Wille unangetastet bleiben und auch die Auswirkung diesem entsprechen. Denn die Auswirkung ist schon die Seelenreife, die niemals durch göttlichen Willen erhöht oder verringert werden wird, sondern ganz allein vom freien Willen des Menschen abhängt. Jede irdische Situation kann der Mensch nützen zum geistigen Reifen, wenn sein Wille nur für seine Seele Vorteil zu erringen trachtet. Und dann wird Gott ihm stets gewähren, Gnade über Gnade. Denn so der freie Wille sich ihm zugewandt hat, indem er seine seelische Gestaltung als erstes anstrebt, wird Gott diesen Willen nur mehr und mehr entfachen und ihm auch Kraft geben, stark zu bleiben, den Widerständen gegenüber. Also ist in geistiger Beziehung der menschliche Wille völlig frei. In irdischer Beziehung aber kann auch von freiem Willen gesprochen werden, wenngleich das Schicksal sich gestaltet laut göttlichem Willen. Da Gott von Ewigkeit her um die Willensrichtung des Menschen weiß und dieser entsprechend der Lebenslauf dessen sich abwickelt. Wollen und Vollbringen und Auswirkung müssen auseinandergehalten werden. Wollen und Vollbringen kann der Mensch nach seinem Willen, doch die Auswirkung behält Gott sich vor, weshalb sich der Mensch dann unfrei glaubt und seinem Schicksal unterworfen oder aber einen Lenker seines Schicksals nicht anerkennen will. Doch alles Geschehen im Himmel und auf Erden unterliegt der Führung dessen, der alles erhält, der allem vorsteht in seiner unübertrefflichen Weisheit. Amen.